wieder am üblichen Ort zur Fortsetzung unserer Ringvorlesung. Und es freut mich auch ganz besonders, als heutigen Referenten Andreas Kaminski zu begrüßen und auch vorzustellen. Viele von Ihnen werden ihn ja schon kennen. Andreas Kaminski hat in Berlin und Darmstadt Philosophie, Germanistik, Geschichte und Soziologie studiert und in Darmstadt das Studium mit einer Promotion abgeschlossen. Die Doktorarbeit ist ein techniktheoretischer, technikphilosophischer Entwurf und versucht, den Begriff der Erwartung für die Beschreibung von Technisierung, von Technik fruchtbar zu machen. Die Arbeit trägt den Titel Technik als Erwartung, Formen des Erwartens als Perspektive einer allgemeinen Techniktheorie. Und damit sind auch schon Arbeitsschwerpunkte von Andreas Kaminski benannt. Zu seinen Arbeitsgebieten gehört die Techniktheorie, die Technikphilosophie, Informatik, E-Learning, auch das Thema des innerhalb dieses Bereichs, insbesondere das Thema Ubiquitous Computing. Darum dreht sich ja dann auch der heutige Vortrag, und zu seinen methodischen Ansätzen gehören die Phänomenologie und die Systemtheorie. Er hat zu den von mir soeben genannten Themen auch schon einige Dinge publiziert, einige Aufsätze publiziert. Ich möchte erwähnen, dass er Herausgeber des Schwerpunkts Systemtheorie, Phänomenologie und Zeittheorie ist im Journal Phänomenologie und dass er gemeinsam mit einer Reihe von anderen Kollegen, auch hier vom Institut für Philosophie, Reinhard Heil, Marc Ziegler, Markus Stippak und Alex Unger ein Band herausgegeben hat beim Transkriptverlag in Bielefeld, Tensions and Convergences, Technological and Aesthetic Transformations of Society. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen kleinen Aufsatz erwähnen, der auch einen der Arbeitsschwerpunkte betrifft von Andreas Kaminski, der demnächst in der vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannten Zeitschrift Gehirn und Geist erscheinen wird. Der Aufsatz trägt den Titel Ubiquitous Computing, eine stille technische Revolution. Und was es mit diesem Thema Ubiquitous Computing genau auf sich hat und wie sich das verhält zum Thema der informellen Technisierung, dazu werden wir im heutigen Vortrag etwas erfahren. Der trägt den Titel Unspürbarkeit anonymer Vergemeinschaftung, Sozialität im Ubiquitous Computing. So, und damit bin ich mit meiner Vorstellung am Ende und darf dir das Wort übergeben. Bitte schön. Vielen Dank, Jens. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute Abend mit Ihnen über das Thema Ubiquitous Computing sprechen zu dürfen. Ubiquitous Computing, das ist der Name für ein neues Paradigma in der Informatik und in der Informationstechnologie. Und man kann diesen Titel zunächst ganz wörtlich nehmen, das heißt Allgegenwart von Computern, Allgegenwart von Informationstechnik. Es geht darum, dass sie den Alltag in irgendeiner Weise durchdringen soll, in jeglicher denkbaren Situation, so sagen es die Protagonisten, unterstützen soll. Die Frage ist, wie kann man sich das vorstellen? Ich versuche Ihnen erstmal anhand eines durchaus gängigen, durchaus typischen Anwendungsszenarios einen Vorgriff darauf zu geben, was Ubiquitous Computing sein soll. Das Szenario spielt im Gesundheitsbereich. Es geht dabei allerdings nicht primär um die Therapie von Erkrankungen, sondern eher um ein umfassendes Monitoring des Körpers und der Verhaltensformen der Gesundheit, und zwar zur Steigerung der Gesundheit. Frage ist natürlich, wie kann hierbei Informationstechnik helfen? Arzt wäre doch der erste Ansprechpartner sozusagen dafür. Ich zitiere aus einem gängigen Aussatz aus dem Umfeld. Wie wir in den vergangenen 30 Jahren miterleben konnten, haben der Personal Computer in den 1980er Jahren und das Mobiltelefon sowie PDAs in den 1990er Jahren die Großrechner in Anzahl und Leistungsfähigkeit um Größenordnung überflügelt. Können wir uns eine ähnliche Entwicklung im Gesundheitsbereich vorstellen, von der jetzigen zentralisierten Gesundheitsversorgung durch Mediziner zu einem persönlichen Gesundheitsassistenten, PGA, mit dem wir so eigenständig und eigenverantwortlich unsere Gesundheit beobachten und einschätzen können, wie wir heute unser Mobiltelefon oder unseren PC bedienen? Zitat Ende. Der Gedanke ist, einen digitalen PGA, einen persönlichen Gesundheitsassistenten, zu entwickeln zum Monitoring von Körperwerten. Was soll das genau sein? Wie soll der funktionieren? Dieser Gesundheitsassistent soll permanent Körper- und Verhaltensdaten aufzeichnen. Ich zitiere: Voraussetzungen sind eine kontinuierliche Überwachung am Körper sowie eine permanente Rückmeldung und Kontrolle. Zitat Ende. Daher wird er gleichsam auf der Haut getragen, nämlich in die Kleidung integriert. Und wie es da weiter heißt, können wir Kleidung so sensibilisieren, dass sie uns, unser Verhalten und auch unsere Gesundheit beobachtet, dass sie uns als ein sehr persönlicher Assistent tagtäglich begleitet und hilft, unseren eigenen Gesundheitszustand einzuschätzen und sogar Hinweise gibt, ihn zu verbessern. Zitat Ende. Der persönliche Gesundheitsassistent in diesem Beispiel besteht aus Sensoren, die in die alltägliche Kleidung integriert sind und so kaum oder gar nicht mehr auffallen sollen. Die Sensoren messen einerseits eben sogenannte Vitalparameter wie Herzschlag, Blutdruck, Temperatur, Bewegung. Und diese Vitalparameter werden andererseits, wie dann ausgeführt wird, mit Verhaltensdaten verknüpft. Ein sogenanntes Tätigkeitsprofil wird erstellt, welches, ich zitiere, Aktivitäts- und Schlafdaten, Ernährung und Stress, Erholung und Form der sozialen Interaktion enthält. Zitat Ende. Zu Hause, heißt es dann weiter, werden die Daten auf unserem Computer überspielt und für uns in einen Gesundheitsindikator, den Life Balance Factor, zusammengefasst. Sollte dieser in den roten Bereich sich bewegen, empfiehlt der Gesundheitsassistent einen Besuch bei unserem Hausarzt. Anhand der Daten kann der Arzt erkennen, wie therapeutisch eingegriffen werden sollte, sei es durch eine gezielte Medikation, sei es durch mehr Bewegung und fettarme Ernährung, um den Cholesterinspiegel zu senken, oder durch längere aktive Erholungsphasen für einen stabilen Blutdruck. Unser kleidsamer Gesundheitsassistent unterstützt uns auch bei der Umsetzung der Therapie. Mit seinen Sensoren misst er unsere Aktivitäten, erkennt Belastung sowie Entspannungsphasen und führt, so heißt es weiter, Buch über unsere Ernährung. Erinnert uns, wann wir welches Medikament einnehmen müssen und wann wir unsere Rückenmuskulatur verspannt von der Arbeit am PC lockern sollten. Zitat Ende. Es wird in diesem Aufsatz weiter ausgeführt, wie so ein Sensorhemd als eine Art Rückenmanager, so heißt es wörtlich, fungieren kann, als Krankenpfleger, Physiotherapeut, Kommunikationspartner und so weiter. Um einen Rückhalt, einen Maßstab für die Art der Belastung zu geben, müsse der Life Balance Factor individuell kalibriert werden. Zitat, am Ende eines erholsamen Urlaubs könnten wir den LBF messen und als unseren persönlichen Sollwert definieren, von dem wir dann im Alltag möglichst wenig abweichen sollten. Zitat Ende. Soweit zu einem Anwendungsszenario aus der Ubicom-Entwicklung, wie man Ubiquitous Computing auch abkürzt. Es klingt recht Science-Fiction-mäßig, obgleich viel an technischen Voraussetzungen dafür heute schon erfüllt wird. An diesem Anwendungsszenario, das wie gesagt durchaus typisch ist, lässt sich ein Eindruck davon gewinnen, worin der Paradigmenwechsel in der Informationstechnik bestehen soll, wie sie den Alltag durchdringen und begleiten soll. Man kann auch erkennen, zwar sind viele technische Komponenten nötig, wie Sensoren und maschinelle Auswertungsverfahren, die Technik steht jedoch für jene, welche sie am Körper tragen sollen, nicht im Vordergrund. Im Gegenteil, sie verschwindet in die Textilien und das Gesundheitsmonitoring tritt in den Vordergrund. Es handelt sich hierbei um ein typisches, allerdings eben auch irgendwie sehr spezifisch klingendes Ubicom-Szenario. Und man muss deshalb sogleich hinzufügen, dass Ubicom nicht auf einen Anwendungsbereich begrenzt sein soll. Das Programm ist vielmehr, wie gesagt wörtlich zu nehmen, Ubiquitous Computing Allgegenwart. In der aktuellen Forschung und Entwicklung lassen sich dennoch Schwerpunkte ausmachen. Sie merken aber gleich, wie weit diese gefasst sind. Ich zähle einige Forschungsbereiche auf, wie sie sich auch im 6. und 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union wiederfinden. Gesundheit, Ambient Assisted Living, Arbeit, Logistik, Sicherheit, Konsum, Mobilität, Reise und Verkehr, Pervasive Learning und so weiter. In jedem dieser Anwendungsbereiche lassen sich eine Vielzahl ähnlicher Szenarien wiederfinden wie beim PGA. Gesundheit, Ambient Assisted Living etwa, da wird über Sensoren nachgedacht, die man an Trinktassen in Altenwohnheimen anbringen könnte, um zu messen, um ein Monitoring zu betreiben, ob die Bewohner auch genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, damit sie nicht dehydriert werden. Das ist so ein typisches Problem dafür. Oder Drucksensoren in Teppiche, einzubauen, um festzustellen, wann jemand in der Wohnung gefallen ist und auf dem Teppich liegt, dann wird ein Notruf ausgelöst. Das ist auch ein sehr, sehr gängiges Beispiel, ein sehr gängiges Anwendungsszenario in diesem Bereich. Thema Sicherheit. Infineon und Vorwerk arbeiten zurzeit an einem ähnlichen Teppich, in den Sensoren eingelassen sind, die über leitfähige Fasern miteinander Daten austauschen sollten. Und dadurch soll dann erkannt werden, ob eine Person bestimmte Areale in einem Gebäude etwa betritt, für die sie keine Zugangsberechtigung hat. Man läuft über einen Teppich und dann kann zum Beispiel über das individuelle Bewegungsmuster festgestellt werden, welche Person das ist. So etwas kann über Verfahren maschinellen Lernens erkannt werden, ein solches Muster. Und dann etwa in einer Datenbank abgeglichen werden, darf die Person sich dort aufhalten. Oder ist das vielleicht eine Person, für die es überhaupt kein Muster in der Datenbank gibt. Anderes Beispiel, das ich noch kurz anreißen möchte, Automobilproduktion bei Skoda. Dort hat man in der Prüfung von Neuwagen Ingenieure bzw. einfach die Prüfarbeiter mit Sensoren ausgestattet, um zu gucken, welche Handgriffe führen die typischerweise bei einer Prüfung des Neuwagens durch, auf die Frage hin, ist der jetzt richtig produziert worden oder hat irgendwelche Produktionsfehler. Da haben die dann solche Beschleunigungssensoren an den Armen beispielsweise und am sonstigen Körper. Und man versucht jetzt über Verfahren maschinellen Lernens herauszufinden, wie viele Handgriffe sind das eigentlich. Kommt dann in diesem Fall auf 46 und kann dann so die Anwendungshoffnung in der Zukunft den Prüfarbeitern zeigen, ob sie auch wirklich alle Handgriffe ausgeführt haben. Also so eine Art Erinnerung, typischerweise sind das 46, du hast jetzt nur 44 gemacht oder so etwas. Die zwei sind vergessen worden. Ich könnte jetzt, wie gesagt, eine Unmenge solcher Anwendungsszenarien aufzählen. Das könnte man problemlos ergänzen. Die Frage ist jetzt, was wollen wir damit machen? Ich möchte jetzt nach diesem ersten Vorgriff mich in folgenden Schritten der Frage nach der informellen Technisierung, welche mit Ubicom einhergeht, nähern. Ich werde erstens historische Selbsteinordnungsversuche aus der Informatik referieren und dem eine eigene These gegenüberstellen, was für ein historisches Paradigma mit Ubicom auftritt. Anschließend werde ich knapp zweitens auf die Komponenten eingehen, welche beim Ubicom zusammenkommen. Im anschließenden dritten Punkt werde ich versuchen, eine Bestimmung zu geben, was dieses Ubiquitous Computing sein soll. Meine These wird lauten, dass Ubicom nicht eine bestimmte Technik, ein bestimmtes technisches Gerät ist oder dergleichen, sondern ein Konzept. Und ich werde dann versuchen, genauer auszuführen, was für ein Konzept Ubicom anvisiert. Da werde ich mich dann nochmal mit Mark Weisers Manifest für den Computer des 21. Jahrhunderts beschäftigen. Anschließend, das wird so der letzte Teil sein, nach diesem Versuch zu zeigen, was Ubicom mit informeller Technisierung zu tun hat, werde ich dann nochmal drei Varianten umreißen, was jetzt an Sozialität in Ubiquitous Computing eigentlich vorkommt. Ich werde da erstens auf den Teil eingehen, der auch den Titel des Vortrags bildet, anonyme Vergemeinschaftung durch Ubiquitous Computing. Ich werde zweitens nochmal auf das Social Monitoring eingehen und dann drittens auf eine Art von Sozialwissenschaft durch Ubicom. Ich komme jetzt also zum ersten Punkt, Ubicom in der historischen Selbstbeschreibung. Es ist ungemein auffällig, dass eine Vielzahl von Publikationen zum Ubiquitous Computing eine historische Selbstverortung vornimmt. Es gibt eine geradezu kanonisch erzählte Geschichte des Ubiquitous Computing in der Informatik. Nach dieser Geschichte vollzieht sich die Entwicklung von IT in zumeist drei, manchmal auch vier Schritten. Und das sind dann immer so Mainframe-Ära, PC-Ära und dann eben Personal Ubiquitous Computing. Manchmal kommt noch das Internet dazwischen. Für diese Erzählung, wie diese drei bis vier Stationen aufeinanderfolgen, gibt es ungefähr drei Versionen. Die erste lautet Quantität, Vermehrung von IT. Der Gedanke ist, in der Mainframe-Ära gibt es eben einen Großrechner und da gruppieren sich viele Personen drumherum. In der PC-Ära sei also ein 1:1-Verhältnis gegeben, ein PC, ein Nutzer. Und beim Ubiquitous Computing, das ist dann ganz typisch, gibt es einen Nutzer und eine Unzahl von Devices in der Umwelt von Informationstechnik, die ihm zur Verfügung steht. Das Das Problem ist dabei gar nicht, dass das jetzt falsch wäre, dass man da so quantitativ vorgehen könnte und sagen könnte, IT vermehrt sich rasant in der Umwelt. Aber es führt ein Stück weit in die Irre. Insofern Informationstechnik aus der Sicht des Ubiquitous Computing gerade nicht eine bloße Vermehrung sein soll, sondern die Allgegenwart, die anvisiert wird mit Ubiquitous Computing, soll gleichzeitig dazu führen, dass diese Allgegenwart gar nicht auffällt, dass sie unscheinbar wird. Und dafür tritt dann meistens ein zweites Kriterium ein, anhand dessen die Geschichte von Ubiquitous Computing erzählt wird, Miniaturisierung. IT soll nicht mehr auffallen, sie soll gleichsam unspürbar werden. Und die Geschichte der Informationstechnik wird von Informatikern daher auch so dargestellt. In der Mainframe-Ära hatte man riesige Rechnereinheiten, also ganze Räume, wie man sie heute nur bei wenigen Großrechnern noch kennt. Dann kam das PC-Zeitalter. Es gab einen PC, der dann später kleiner wurde durch den Laptop oder dann später die Netbooks beispielsweise. Und schließlich im Ubiquitous Computing findet man RFIDs oder etwas Ähnliches oder kleine Sensoren etwa in den Teppich integriert, die man gar nicht mehr wahrnehmen kann, so klein sind die. Auch diese historische Selbstbeschreibung ist nicht falsch, aber auch sie ist zumindest einseitig. Sie bleibt zu sehr auf die Hardware beschränkt. Es ist eine wichtige Voraussetzung für diese Form des Computing, dass Informationstechnik zunehmend kleiner wird. Aber auch das führt eben an wichtigen Merkmalen vorbei. Denn es sind ja nicht immer nur kleinere PCs, die man hat, sondern Informationstechnik, die beispielsweise viel spezifischer ist, als es ein Laptop ist, die auf ganz spezifische Zwecke ausgerichtet ist. Man hat eben nicht mehr eine generalisierte Maschine vor sich, wie noch beim PC. Denken Sie an dieses Beispiel des Thinking Carpet, des denkenden Teppich. Da finden Sie keinen allgemeinen PC irgendwo drin integriert. Es gibt deshalb noch eine dritte Variante dieser Geschichte von IT. Und in deren Mittelpunkt steht jetzt nicht primär die Veränderung der Hardware, sondern das wird über die Art der Kommunikation vor allem beschrieben. Also zunächst kommunizierten Menschen mit Maschinen, Eingabe, Ausgabe, Tastatur, Bildschirm. Anschließend, und da tritt das Internet dann vielleicht auf, konnte über IT auch Mensch-Mensch-Kommunikation, so heißt es in den Fällen, vorkommen. Was jetzt aber neu ist, und das sei eben für das Zeitalter des Ubiquitous Computing prägend, das sei die Maschine-Maschine-Kommunikation. Internet der Dinge ist so ein Schlagwort von Friedemann Matern in die Diskussion geworfen, welches genau darauf zielt, Maschine-Maschine-Kommunikation. Die kommunizieren untereinander und der Mensch kommt da erstmal nicht mehr vor. Dazu gehören eine Reihe von Begriffen, die in dieses Umfeld hineinpassen. Context Awareness oder Context Sensitivity, Adaptivität, Autonomie, Agenten, Lernen, Intelligenz und so weiter. Diese Maschine-Maschine-Kommunikation wird dann zum Kennzeichen des neuen IT-Paradigmas. Bei Friedemann Matern, den ich eben erwähnte, also einem der Protagonisten, dem Protagonisten des Ubiquitous Computing, heißt es dann etwa, es kommt mir so vor, ich zitiere, als sei das rasante Wachstum des Internet nur der Zündfunke einer viel gewaltigeren Explosion gewesen. Sie wird losbrechen, sobald die Dinge das Internet nutzen. Weiter heißt es dann, zwar sind wir noch nicht im Zeitalter des Ubiquitous Computing angekommen, sondern befinden uns erst in der Ära des Personal Computing. An deren Ende, so Matern, stehe doch dennoch nichts weniger als die informatisierte Welt. Zitat Ende. Zündfunke, Explosion, Zeitalter des Ubiquitous Computing, diese Ausdrücke suggerieren, dass Ubicom mit einer scharfen Zäsur beginnt. Es sei eben ein Paradigmenwechsel, der als Bruch mit einem vorherigen Paradigma auftritt. Ubicom erscheint als eine technische Revolution und damit als etwas, das sich laut und ausdrucksstark kundgibt. Stefan Winter ist ein Kollege hier aus Darmstadt, ein Informatiker. Mit dem habe ich mal an einem Aufsatz gearbeitet, in dem wir von einer ganz anderen These ausgegangen sind. Nämlich, dass dem nicht eine technologische Revolution zugrunde liegt, sondern dass es sich bei Ubicom um ein Steigerungsparadigma handelt. Es sei eine auf Steigerung hin angelegte Technik. Statt einer Zäsur zwischen PC und Ubicom, entweder das eine oder dann später das andere, handelt es sich um Steigerungsphänomene. Informationstechnik wird ubiquitärer. Sie wird pervasiver, also pervasive computing ist ein anderer Ausdruck dafür, für Ubicom. Sie wird kontextsensitiver, sie soll adaptiver werden, intelligenter, autonomer, lernender und so weiter. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es also nicht so, dass wir ein plötzliches Dasein dieser Technik haben. Jetzt tritt die Explosion ein, auf einmal ist sie da und davor war sie nicht da. Noch, dass wir auf einmal mit ihrem Erscheinen es schon bewenden lassen könnten. Also sobald sie da ist, dann ist sie auch in ihrer ganzen Gestalt da oder so etwas. Insofern es sich um ein Steigerungsphänomen handelt, tritt eben gerade hier selbst in der Implementierung von Ubicom so eine gewisse Stillheit, so ein gewisses Einschleichen, könnte man auch sagen, ein. Andere Begriffe wie Unspürbarkeit, Vermehrung von IT, Miniaturisierung passen auch sehr gut zu diesem Steigerungsparadigma von Ubicom. Also das könnte man als zusätzliche Plausibilitäten dafür ansehen, dass man es eben nicht mit einer Zäsur zu tun hat, sondern eher mit etwas, was auf Steigerungen angelegt ist. Ich komme nun knapp zum zweiten Punkt, kurz auf einige Komponenten von Ubicom zu sprechen, welche zum einen tatsächlich auf Hardware beruhen, aber zum anderen auf Verfahren logisch-mathematischer Klugheit, Berechnungsverfahren. Und die zusammen dann zu einer von vom Desktop-PC unterscheidenden Informationstechnik führen. Zunächst zu Sensorik und Kontext. Es gibt eine Vielzahl von Sensoren. Es gibt Sensoren, um den Druck von etwas zu messen, Sensoren, mittels derer sich die Muskelkontraktion messen lässt, die wie ein Textil auf der Haut zu tragen sind, Sensoren, die sind auch sehr bekannt, welche die Beschleunigung von etwas messen. Genau so ein Sensor ist beispielsweise in neuen Handys eingebaut, im iPhone. Das ist das typische Beispiel, was man dafür verwendet. Wenn man den dreht, zeigt einem das Display auf einmal ein Bild in Längs- oder in Querformat an. Und das wird eben mit einem solchen Sensor erreicht. Oder genauso, wenn Sie das iPhone ans Ohr halten, wird das berührungsempfindliche Display runtergeregelt. Durch einen Infrarotsensor wird festgestellt, dass es sich in der Nähe des Ohrs befindet. Dann braucht man kein Licht zum einen, das spart Akkulaufzeit. Und zum anderen, man kommt auch nicht auf die Tasten dieses berührungsempfindlichen Displays drauf. Wozu dienen aber solche Sensoren, jetzt mal nur als Beispiel eingeführt, generell? Ein Vergleich mit dem früheren, mit dem, man kann sagen, klassischen PC mag dabei aufschlussreich sein. Also mit dem PC, bevor er beispielsweise mit dem Internet verbunden wurde. Der kannte eben nur ganz wenige Eingabedaten. Denken Sie an die Tastatur. Und diese Eingaben, die hatten, also dieser Interaktionstyp, die hatten drei Merkmale. Zum einen, es handelte sich um explizite Interaktionen. Ich musste etwas tun. Zum Zweiten, diese Interaktion war eindeutig. Wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, dann ist eben eine Taste gedrückt und ein A erscheint auf dem Bildschirm in der Ausgabe oder wo auch immer. Und drittens, es gibt keinen Kontext für den, wo das geschieht. Das kann im Garten sein, das könnte in einer Raumfähre sein, das könnte sonst wo sein. Für den PC ist das vollkommen unerheblich, in welchem Kontext das passiert. Der hat da keine Repräsentation dafür. Mit Sensoren, und darin besteht ihre Kernfunktion, wird nun eine Beziehung zum Kontext des Systems hergestellt. Helligkeitssensoren erfassen eben die Helligkeit im Kontext des Systems. Drucksensoren den Druck, den der Kontext auf das System ausübt oder den Sensor. Die Relation ist allerdings, anders als bei der Eingabe von Daten, nicht explizit. Gibt es einen Helligkeitssensor, dann muss ich eben nicht angeben auf meinem Handy, wie hell es draußen ist, um auf dem Display noch etwas zu sehen. Das erledigt dann in dieser impliziten Interaktion eben der Sensor für mich. Allerdings müssen solche Daten, anders als ich es jetzt eben formuliert habe, in der Regel interpretiert werden. Also so die Ausdrucksweise, der Sensor macht es, ist eigentlich voll, falsch. Der Sensor sammelt erstmal Daten und gibt sie weiter. Die werden dann ausgewertet, etwa mittels Verfahren maschinellen Lernens. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um anspruchsvollere Schlüsse aus solchen Daten geht. Und damit verschwindet aber gerade die Eindeutigkeit, die diese explizite Interaktion bei der Eingabe noch hatte. Zwei Beispiele. Mittels Beschleunigungssensoren können Aktivitäten von Personen erkannt werden. So kann ein System beispielsweise erfassen, ob man gerade Zähne putzt, einkauft, staubsaugt oder mit dem Auto fährt. Ähnliches war ja schon bei der Aktivitätserkennung der Handgriffe, welche die Prüfer bei Skoda durchführen, der Fall. Mittels Beschleunigungssensoren konnte erfasst werden, wie viele und auch welche Aktivitäten bei der Prüfung von Neuwagen durchgeführt werden. Ein anderes Beispiel: mittels einer Kombination von Audio- und Beschleunigungssensoren kann erfasst werden, ob jemand ein Apfel isst oder aber ein Schokoriegel oder ob jemand gerade eine Tasse Kaffee trinkt. So etwas kann maschinell eben identifiziert werden. Dazu existieren eine ganze Reihe von Verfahren, überwachten Lernens, unüberwachten, verstärkenden Lernens und entsprechende mathematische Verfahren. Clusteranalysen, Hidden Markov-Modelle und weiteres. Aufgrund mathematischer Modellbildung hat aber solch ein Machine Learning-System zur Prämisse, dass das Modell oder die Funktion, welche es für bekannte Fälle gebildet hat, auch für weitere, noch nicht bekannte Fälle, gültig ist. Es schließt aufgrund einer solchen gebildeten Funktion oder eines solchen Modells darauf, dass es auch für andere, noch nicht beobachtete Fälle gilt. Auf diese Weise werden jetzt aber auch Kontexte erschlossen. Die Kontexterschließung erfolgt in der Regel in zwei Schritten und da finden wir jetzt beides wieder, Sensorik und maschinelles Lernen. Also so ein Wahrnehmungskontext, wie wir ihn hier haben, der wird über Sensoren auf bestimmte Kanäle eben selegiert. Man hat Helligkeit oder man hat Temperatur, man kann das auch mischen. Man hat jetzt aber nicht Taktilität, wenn man keinen Drucksensor hat oder etwas Ähnliches. Zum Zweiten, also damit wird aus einem Wahrnehmungskontext schon ein Abstraktionsschritt gemacht, möglicherweise sogar ein Abstraktionsschritt in eine Richtung, in der wir keine Wahrnehmung haben, etwa wenn Infrarotsensoren tätig sind. Aber aus dem Wahrnehmungskontext K wird in irgendeiner Weise eben ein K-Strich, ein Abstraktionsschritt vollzogen. Der zweite Abstraktionsschritt findet jetzt durch die Kontexterschließung mittels dieses maschinellen Lernens statt. Also aus K-Strich wird gewissermaßen ein K-Strich-Strich. Durch die maschinelle Inferenz, es wird gesagt, der Kontext X ist von der Art Y, der entspricht der Typik Y, indem aufgrund eben eines gebildeten Modells, einer gewonnenen Funktion, eine solche Interpretation als so und so beschaffen vorgenommen wird. Auch diese Abstraktion oder Typisierung mag Ähnlichkeiten mit personalen Interpretationen haben, was ein Kontext ist. Man könnte sie damit vergleichen. Die Frage wird allerdings sein, wie transparent es ist, dass es sich hierbei um Abstraktion handelt, also um eine Verschiebung von K zu K'. Ich komme auf diesen Punkt dann nochmal zurück. Und komme jetzt Komponenten von Ubicom, nachdem ich über Sensorik und maschinelles Lernen kurz gesprochen habe, auf einige Konzepte von Ubicom zu sprechen. Dass beim Ubiquitous Computing, also Kontexte erfasst werden, stellt etwas dem klassischen PC Neues gegenüber. Vor dem Hintergrund von Sensorik und Kontexterschließung mittels maschinellen Lernens wird eine Reihe von Konzepten aus dem Ubicom-Bereich nun aber auch verständlich. Zum einen eben Context Awareness oder Kontextsensitivität. Ubicom-Systeme werden kontextsensitiv eben durch Sensoren und durch entsprechende Verfahren Kontexte auf der Basis von Sensordaten zu erschließen. Sie werden adaptiv, indem ein Kontext erkannt werden kann und dann Veränderungen innerhalb des Systems vorkommen können, weil man sagt, das ist jetzt dieser und jener Kontext und in diesem oder jenem Kontext gibt es diese oder jene Interessen, die beispielsweise Nutzer haben und jene Interessen spielen keine Rolle. Ich präsentiere diese Information und nicht jene, weil ich in diesem Kontext bin und nicht in jenem. Das finden Sie schon bei klügerer, bei intelligenterer Werbung im Internet. Wenn Sie bestimmte Suchen durchgeführt haben, bekommen Sie bestimmte Werbungen und nicht andere, weil es eher dazu passen könnte. Anderes Konzept, das deshalb in diesem Bereich eine Rolle spielt, ist Intelligenz oder Smartness. Das wird in sehr vielen Fällen extrem vage verwendet, ohne dass es wirklich terminologisch ist, dann heißt es einfach, diese Systeme seien intelligent. Manchmal wird es aber auch terminologischer verstanden und dann meint es, dass autonome Methoden zur Problemlösung verwendet werden. Also ein System sei dann intelligent, wenn bestimmte Probleme auftreten und es etwa über Verfahren maschinellen Lernens Problemlösungen finden kann. Und zwar eigenständig dann auch durchführen kann mittels Agenten oder aber Vorschläge unterbreiten kann an Nutzer, doch diese Problemlösung zu befolgen. Und letztes Konzept, daher werden solche Systeme auch autonom genannt. In derartigen Begriffen steckt nun extrem viel Wahrheit und ein erheblicher Suggestionsreichtum, der vermutlich von den Nutzern auch sehr gerne akzeptiert wird, dass es eben so viele schillernde Suggestionen hat. Man kann auch transparent machen, versuchen, wie anders die Ausdrücke in der Informatik verwendet werden, als sie im Alltag verstanden werden. Also welche Vorstellungen von Intelligenz es dort gibt, von Lernen, von Kontext gegenüber dem Alltagsverständnis etwa. Da kann es extrem große Unterschiede geben und es kann eine Aufgabe sein, genau das, dieses naive Verständnis aufzubrechen, so eine Art Begriffskritik von Ubicom-Konzepten zu machen. Das möchte ich an der Stelle gerade nicht machen, obwohl ich es für eine durchaus sinnvolle Forderung halte. Ich möchte im Folgenden gerade mit diesen Konzepten anders umgehen. Ich stelle mich gerade mit Absicht naiv und akzeptiere sie so, wie sie daherkommen, natürlich in Klammern gesetzt. Ich fingiere einmal, dass sie ihre Ansprüche einlösen und trete stattdessen deshalb mit der Frage an sie heran, was gewissermaßen ihren Charakter ausmacht, was ihre sinnhafte Einheit darstellt. Dazu mag einem als erstes einfallen, das wäre so eine bisschen gängigere Antwort, dass sie die Fähigkeiten, also Ubicom-Systeme, dass sie die Fähigkeiten von Personen zu kopieren versuchen. Sie sind eben intelligent, lernend und so weiter. Geben wir uns aber mit dieser ersten Antwort nicht zufrieden und suchen weiter. Dann fällt auf, dass alle diese Konzepte darauf ausgerichtet sind, Personen eben gerade nicht mit sich, mit IT zu belasten. Dass sie eigentlich das Informationstechnische und das Personelle möglichst weit voneinander auf Distanz bringen wollen. Die Konzepte konvergieren darauf hin, dass IT-Systeme eben in den Hintergrund treten sollen. Das Verhältnis zum Kontext, insbesondere die Datenaufnahme, kann implizit sein. Die Systeme lernen selbstständig, um sich Kontexte zu adaptieren, um eigenständig Probleme zu lösen, sich selbst zu organisieren, wie es heißt, autonom zu sein. Nimmt man nun noch hinzu, dass es darum geht, mittels Aktoren oder Agenten für Personen zu handeln, dann schließen sich diese Konzepte, sie konvergieren eben auf eine Form von Latenz hin oder, wie man im Ubicom auch sagt, auf ihr Verschwinden in die Unauffälligkeit. Ich komme deshalb jetzt zum dritten Punkt, Unspürbarkeit als Differenzlosigkeit, Weisers Manifest. Statt auffällig einen künstlichen Menschen zu konstruieren, ist Ubiquitous Computing eher das Gegenteil, nämlich eine ins Unscheinbare zurückweichende Technik. So neu und fremd sie aktuell auch erscheinen mag, ihre Intention wäre dann eher das Unspektakuläre, eher der Hintergrund als die Gestalt, eher der Schatten als das Licht. Diese Intention drückt sich meinem Verständnis nach auch im Gründungsdokument des Ubiquitous Computing aus in Mark Weisers The Computer for the 21st Century, der Computer für das 21. Jahrhundert, ein Text von 1991. Weiser betont dabei den Kontrast zwischen der Technik, welche sich mit dem Alltag verwebt, und jener, die einen markanten Fremdkörper darstellt und eben nicht mit ihrer Umwelt verschmilzt. Ich zitiere hier Weiser. Die bedeutungsvollsten Technologien sind jene, die verschwinden. Sie weben sich selbst in die Textur des Alltags ein, bis sie von ihr ununterscheidbar sind. Zitat Ende. Als Beispiel für eine solche verschwindende Technik führt Weiser die Schrift ein. Ich zitiere nochmal. Betrachten wir die Schrift. Vielleicht die erste Informationstechnologie. Heutzutage ist diese Technologie allgegenwärtig in den Industrieländern. Nicht nur Bücher, Magazine und Zeitungen enthalten geschriebene Informationen, sondern auch Straßenzeichen, Anzeigetafeln, Ladenschilder und sogar Graffiti. Bonbonhüllen sind erfüllt von Geschriebenen. Die dauerhafte Hintergrundpräsenz dieser Produkte der Schrifttechnik benötigt keine Aufmerksamkeit, keine aktive Aufmerksamkeit. Aber sie, die Information ist auf den ersten Blick sofort nutzbar. Es ist schwer, sich das moderne Leben ohne Schrift vorzustellen. Weiser führt dann aus, mit den Rechnern seiner Zeit, 1991, sei das eben extrem anders und so weiter. Die Frage ist jetzt aber, wie ist diese Unscheinbarkeit, dieses Verschwinden in die Unauffälligkeit, von dem Mark Weiser hier spricht, zu verstehen? In Weisers Text spielt A, die Miniaturisierung von IT eine, aber eben nicht die entscheidende Rolle. Sie würde deshalb als Kandidat für Unscheinbarkeit qua Miniaturisierung ausscheiden. Es geht nicht um ein Verschwinden als immer kleiner werden, obgleich dies eine wichtige Voraussetzung für vieles ist, was Weiser ausführt. Weisers Aufsatz gibt allerdings einen klaren Hinweis, worin für ihn das Verschwinden von IT besteht. Ich zitiere nochmal. Disappearance is a fundamental consequence not of technology, but of human psychology. Whenever people learn something sufficiently well, they cease to be aware of it. Das ist nicht übersetzt vorab, ich mache es gerade hier nochmal dran. Verschwinden ist eine fundamentale Konsequenz nicht der Technologie, sondern der menschlichen Psychologie. Wann immer Menschen irgendetwas lernen, dann entschwindet es aus ihrem Aufmerksamkeitsfeld. Unter diesem Gesichtspunkt, unter diesem Beispiel und diesem Gesichtspunkt leuchtet natürlich die Schrift ein als ein Paradigma dafür. Schrift verschwindet für den geübten Leser als Schrift, sie tritt in den Hintergrund, es tritt ein Kippeffekt auf, man ist beim Sinn, nicht bei den Buchstaben und so weiter. So sehr nun auch das Schriftbeispiel einleuchtet und verweist hier auf eine Reihe von Autoren und Konzepten wie Polanyi's Tacit Knowledge, Heideggers Zuhandenheit und viele weitere, so sehr also auch das Schriftbeispiel einleuchten mag, das Programm des Ubiquitous Computing verliert damit eigentlich an Sinn, wenn dieses Schriftbeispiel richtig ist. Denn wenn das Unscheinbarwerden der Technik in nichts anderem als in der Gewöhnung an sie besteht, dann benötigt es eben auch keinen Aufruf an eine neue IT, wie es Weisers Manifest allerdings beabsichtigt. Man kann eben einfach dann darauf warten, dass IT sich habitualisiert, dass der Kippeffekt eintritt. Dann benötigt man nicht eine neue Technologie. Man könnte nun überlegen, dass IT 1991 anders war und sperriger gegenüber Habitualisierung oder ähnliches. Fortschritte in der Usability darf man nicht vergessen, das ist klar. Ich glaube aber dennoch, dass Weisers Programm noch eine andere Richtung hat, noch eine komplementäre Richtung. Und dafür ist der Gedanke, dass das Verschwinden sich als Habitualisierung vollzieht, sogar hinderlich. Viele Passagen in Weisers Manifest deuten darauf hin, dass man sich vielmehr an Computer nicht mehr gewöhnen muss. Genauer, man kann sich an die Computer nicht mehr gewöhnen, weil sie schon genau so sind, dass sie nichts Fremdes an sich haben. Weil sie nahtlos in die praktischen Vollzüge des Alltags passen, weil sie genau die Umwelt sind, welche die Personen haben wollen, die ihnen entspricht. Die Informationstechnik in Weisers Manifest differiert einfach nicht mehr von den Personen, für die sie zur bestmöglichen Umwelt geworden ist. Sie gleicht daher in Weisers Manifest eher einem Spaziergang durch den Wald, wie am Ende von Weiser geschildert wird. Es gibt dort so eine kleine Passage, dann heißt es, der zukünftige Computer, der Computer des 21. Jahrhunderts, wird eben eher einem Waldspaziergang ähneln, weil man dabei vollkommen entspannt. Man braucht nicht die Aufmerksamkeit für sein Funktionieren. Ich könnte jetzt dazu sagen, natürliche Kunst, künstliche Natur. Ich glaube, es ist eher eine gleichsam differenzlose und in diesem Sinne technisch formlose Welt, welche der Computer für das 21. Jahrhundert in Aussicht stellt. Auch geht Weiser auf IT ein, die sich lokalisieren kann und sich daher anpassen kann. Die Funktion, welche es diese Anpassungsleistung für Weiser hat, ist aber eben nicht möglichst gut zur Habitualisierung zu führen, sondern Habitualisierung zu erübrigen. Die muss dann nicht mehr vorkommen. Weil beispielsweise Ausgaben und Eingaben implizit sind und IT so im Hintergrund läuft, weil Maschinen ohnehin mit Maschinen kommunizieren und Personen dabei nicht in den Kreislauf treten, weil es nichts Fremdes an Computern gibt, nichts Differentes, an das man sich gewöhnen kann. Wir sind nun weit in eine frühe Vision des Ubiquitous Computing getaucht und das führt zu der methodischen Frage, worüber man eigentlich spricht. Über Programme und Visionen, über Entwicklungsvorhaben und Forschung, über Prototypen und Studienergebnisse oder über kontextsensitive, adaptive Technik, welche schon im Alltag existiert. Diese Spannbreite gibt es einfach und es ist die Frage, worauf referiert man eigentlich, wenn man über das Ubiquitous Computing spricht. All das scheint beim Reden über Ubicom miteinander verwoben und man läuft so zumindest Gefahr, entweder die Gegenwart von Ubicom zu betrachten mit den Problemen, dass IT keineswegs heute den Stand hat, den Ubicom einmal haben soll. Oder man kommt zum umgekehrten Problem, man betrachtet die Zukunft, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird, mit der hohen Sicherheit, dass die Zukunft ganz anders ausfallen wird, als man sie sich imaginiert. Die Frage ist also, wie kann man damit umgehen? Und ich denke, man müsste beide Alternativen vermeiden und eher diese Spannung aufrechterhalten. Denn Ubiquitous Computing bezeichnet nicht primär ein technisches Gerät, eine besondere Maschine. Sie ist vielmehr der Konzeptname für ein Verhältnis zu IT, für die Interaktion mit IT. Dieses Konzept ist meines Erachtens unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass die Interaktionen vollständig implizit sind, wie ich schon sagte, dass es keine expliziten Ein- und Ausgaben gibt, vor allem aber, dass es keine Differenz geben soll zwischen den Nutzern und ihren Computern. Auf der Konzeptebene wäre Ubiquitous Computing daher meinem Verständnis nach hochgradig informell, vermutlich könnte man auch sagen formlos. Es ist allerdings dabei auch in gewissem Sinne asozial. Es steht außerhalb des Sozialen, weil zu diesem irgendeine Form der Differenz gehört. Wie gesagt, sprechen wir dabei aber jetzt eben nur über die Konzeptebene. Die Frage wäre jetzt, wie sieht es aus, wenn wir diese Konzeptebene verlassen und mehr Richtung realer, in Umsetzung begriffener Ubicom-Technik sehen? Ich möchte abschließend hier auf drei Varianten der Sozialität des Ubiquitous Computing zu sprechen kommen. Man könnte thesenhaft es mal probieren, auch drei Formen von Sozialmaschinen zu nennen, wobei ich da ein bisschen unsicher bin. Erstens, Ubicom als anonyme Vergemeinschaftung. Verlässt man also die reine Konzeptebene, dann ist für die Adaption, welche Ubicom vollziehen soll, um den Kontext möglichst optimal zu entsprechen, entweder eine Strategie implementiert oder sie muss über Verfahren maschinellen Lernens gefunden werden. Der Kontext K wird durch Sensordaten K' und deren Verarbeitung K' auf Verallgemeinerungen hin bezogen. Die Gewinnung geht also mit einer Selektion und einer Typisierung einher. Allerdings sind diese Selektion und diese Typisierung nicht mehr erkennbar. Entweder weil die Ein- und Ausgabe, wie ich vorhin ausgeführt habe, implizit erfolgen. Das heißt, man bekommt es gar nicht mit, dass Sensordaten erfasst werden oder dass Ergebnisse der Kontexterschließung auf einmal im System eine Rolle spielen. Ich bekomme andere Werbung, ich bekomme andere Informationen und erkenne gar nicht, dass es durch Kontextdaten und eine Kontexterschließung der Fall gewesen ist. Oder aber, weil es ohnehin sich um Hintergrundkommunikation handelt, die mir verschlossen bleiben. Christoph Hubig und andere Stuttgarter, die bald Darmstädter sind, haben an der Stelle auch von einer anonymen Vergemeinschaftung gesprochen. Anonym in dem Sinne, dass es keine Spuren, möglicherweise jedenfalls des Zustandekommens von Kontextadaption und Kontexterschließung gibt. Die Typisierungen sind eben nicht als Typisierungen erkennbar und selbst wenn sie das wären, wären sie in der Regel nicht nachvollziehbar. Gleichwohl sind es in der Regel typisierende Schlüssel, bei denen irgendeine Nähe der Person behauptet wird, irgendeine Eigenschaftshomogenität, weshalb sie wie eine Gemeinschaft aufgefasst werden, eine Gruppe, die in sich eine bestimmte Nähe trägt und deswegen stellt sich das System in bestimmter Weise auf sie ein. Recommender-Systeme sind genau ein Prototyp dessen, dass solch anonyme Vergemeinschaftungen zustande kommen, also Recommender-Systeme, die jetzt Filme empfehlen oder aber eine Nachricht empfehlen zu lesen, weil man doch sehr gut dazu passt, weil man eben dieser Gruppe von Leuten zugehört, die sich für so etwas interessieren. Hinzu kommt noch, dass Modellierungsannahmen von den Entwicklern in die Systeme eingespeist werden. Es wird beispielsweise unterstellt, dass Reisende möglichst schnell von A nach B kommen wollen und nicht etwa als Flaneure reisen wollen oder dass Kranke möglichst entlastet werden wollen, wenn sie krank sind. Das sind andere sozusagen anonyme Vergemeinschaftsformen, andere Muster, andere Typisierungen, die dabei auftreten. Das ist meines Erachtens aber durchaus ein spezieller Fall von Sozialität im Ubicom. Ich möchte auf einen anderen Fall eingehen, der mit dem Eingangsbeispiel zusammenpasst, Ubicom als sozialen Monitoring. Der digitale Gesundheitsassistent, den ich zu Beginn erwähnte, lässt ganz andere Möglichkeiten zu, als es etwa Recommender-Systeme haben, bei denen gar nicht sichtbar ist, dass hier eine Empfehlung stattfindet. Bei ihm handelt es sich vielmehr um eine Art eben von sozialem Monitoring. Auf einer Konferenz, auf der ich vor 2 Jahren war, da haben Informatiker darüber gesprochen, dass weil man mittels Sensordaten beispielsweise das Kauen eines Apfels von dem Kauen eines Schokoriegels unterscheiden könne, das doch interessant sei für Prämiensysteme in der Gesundheitsvorsorge. Man könne eben Krankenkassenverträge abschließen, dass man sich gesund ernährt und solche Sensordaten lassen es dann gleichzeitig zu, dass das überprüfbar wird durch eben ein solches Sozialmonitoring. Ich glaube jetzt gar nicht, dass es besonders wahrscheinlich ist, dass solch ein System realisiert wird. Aber ich glaube, dass die Richtung, die solche Extrembeispiele, obwohl sie gängig sind, angeben, durchaus etwas aufschließt. Heute sind beispielsweise neue Kameras, es gibt gerade eine Nikon, für die das zutrifft, mit einem GPS-Sensor ausgestattet. Das heißt, eine Lokalisierung der Orte, an denen die Bilder aufgenommen werden, wird sofort vorgenommen. Man hat sofort die Zuordnung, dieses sogenannte Geotagging, wo man eine Bildaufnahme gemacht hat. Und kann dann beispielsweise, das sind so weitere Überlegungen, automatische Tagebücher anfertigen, wo man gewesen ist, zu welcher Zeit, was man gemacht hat, über weitere intelligente Sensoren. Auch die Funktion, das Thinking Carpet besteht nicht primär darin, irgendwie anonym zu vergemeinschaften. Das kann auch der Fall sein. Ich glaube aber, dass es noch im Weiteren darum geht, eben so eine Art Social Monitoring zu betreiben. Man kann Gehwege von Personen etwa sehr gut erfassen und das wird auf Konferenzen auch mal getestet in der Informatikszene. Etwa, dass man sich anguckt, über Bluetooth funktioniert das, welche Personen finden sich, auf welche Weise, die stehen dann häufig zusammen. Und dann kann man Empfehlungen abgeben, wenn Sie diese Person kennen. Und diese Personen, die kennen sich untereinander, dann sollten Sie doch auch vermutlich diese Person kennenlernen. Aber diese Bewegungsprofile, die haben nicht nur diese Form von anonymer Vergemeinschaftung, sondern eben auch so eine Art Aufzeichnungsleistung, welche Art von Sozialität ich habe. Die Tasse, die ich kurz erwähnt habe, welche die Flüssigkeitsaufnahme beobachtet, wäre eben ein anderes gutes Beispiel für dieses Social Monitoring. Ich möchte ganz knapp abschließend auf den letzten Punkt recht spekulativ zu sprechen kommen, Ubicom als Sozialwissenschaft, in Anführungsstriche gesetzt. Der letzte Punkt zielt primär auf die sozialwissenschaftlichen Möglichkeiten, die mit Sensorik und also Datenerfassung sowie maschinellen Lernen und also Datenauswertung gegeben sind. Es zeichnet sich hier ab, dass Ubicom ein Potenzial eben für sozialwissenschaftliche Empirie hat. Ich zitiere aus einem Aufsatz: Statt Experimente in einem Labor voller Instrumente durchzuführen, sollte es dann quasi umgekehrt oft möglich sein, die extrem miniaturisierten und energieeffizienten Beobachtungsinstrumente am Vorgang in der Natur selbst anzubringen. Ökosysteme beispielsweise sollten sich so viel leichter und umfassender beobachten lassen. Zitat Ende. Was hier in Bezug auf Natur und Ökosysteme beschrieben wird, kann natürlich genauso, dieses Beispiel der Konferenz drückt das vielleicht aus, auf Sozialgeschehen hin angewendet werden. Vielleicht nochmal zwei Beispiele gerade dazu. Ein Forscher auf einer Konferenz hat darüber berichtet, wie er maschinelle Lernverfahren mit Sensorik dafür verwendet hat, so eine Art Diary eben zu erstellen bei Personen, die autistisch sind. Das Problem, so hat er es geschildert, ist, dass über viele Stunden hinweg eigentlich keine signifikanten Ereignisse auftreten. Und wenn man jetzt einen Psychologen oder einen anderen Mediziner oder so etwas davor sitzen hat und er dann eben 10 Stunden lang da sitzt und dann passiert alle 5 Stunden was, ist es sehr aufwendig. Also haben sich diese Ubicom-Forscher dran gemacht. Er hat selber 2 Kinder, die autistisch sind, das ist der Hintergrund, das aufnehmen zu lassen und dann nur noch die Ereignisse, die als Schlüsselereignisse gelten, den Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen, damit diese Krankheit besser erforscht wird. Ein anderes Beispiel aus einer Konferenz, da wurden in einem Haus 168 Sensoren untergebracht. Das sind allerlei von Sensoren, die finden Sie dann in der Küche, um genau die Prozesse, wann was gemacht wird, welche Reihenfolgen es hat, welche Sequenzen ablaufen, über Verfahren maschinellen Lernens zu erfassen. Okay, soweit zu Ubicom als Sozialwissenschaft. Vielleicht ein knapper Ausblick war das nur. Ich komme zu einer Zusammenfassung der Thesen. Erstens, Ubicom ist ein Steigerungsparadigma und keine einmalige Revolution, meinem Verständnis nach. Zweitens, Ubicom ist keine Technik, sondern ein Konzept und auf dieser Konzeptebene ist sie primär differenzlos. Keine expliziten Interaktionen und keine Fremdheit von IT. Nichts als der Nutzer selbst und daher eigentlich auch ohne Sozialität. Drittens, Ubicom in der Realisierung, und das waren dann diese 3 Punkte, anonyme Vergemeinschaftung, Social Monitoring und die Aussicht auf eine Sozialwissenschaft durch IT. Soweit, vielen Dank.